hab das Lied so gern gehört, in dem der Mann so schön und ehrlich singt von seiner Frau und von der Liebe. Und obwohl ich nicht dabei gewesen bin, hab ich trotzdem tief in mir gewusst, so fühlt sich das an, so muss sowas sein. Ich hätte fast geweint. Ich hab voll Spannung dieses Buch gelesen, in dem der Held allem Widerstand zum Trotz bei seiner Meinung bleibt und schließlich Recht behält. Und obwohl ich nur aus Schaumgummi besteh und keinen eigenen wirklich festen Standpunkt hab, habe ich gewusst, wie es sich anfühlt, für etwas einzustehen. Welt für sie viel zu riesig ist. Und obwohl es wie mein eigenes Leben war und mir mein Schicksal überhaupt nicht komisch scheint, habe ich gelacht, dass mir